De andre børger spørger gusse. In der Frohnauer Gasse zu Annaberg zierte in den früheren Jahren ein besonderes Wahrzeichen den Vordergiebel eines kleinen Häuschens. Weder seine auffällige Größe noch eine außergewöhnliche künstlerische Schönheit erhoben es zu seiner Sehenswürdigkeit. Das Merkwürdige an ihm ist vielmehr die Überlieferung, die an die Entstehung desselben gebunden ist. In der alten Zeit lebte in diesem Häuschen eine Familie, die sich rechtschaffen vom Bergbau ernährte, dem der Hausvater emsigst nachging. Das Häuschen machte sowohl außen als auch innen den Eindruck eines bescheidenen Wohlstandes. Auch die Kinder wuchsen sorgsam erzogen zur Freude der Eltern heran. Nicht so erfreulich stand es dagegen um das gegenüberliegende Hauswesen eines Schmiedes, wenn dieser von der Arbeit ausschauend das Haus des Bergmannes und dessen glückliche Familie sah, wuchs der Neid und fraß sich immer tiefer in sein Herz. Bald verließ ihn auch die Lust zu arbeiten. Anstatt das Eisen im Feuer zu erhitzen, erhitzte sich der Arme am Tor im Inhalt einer im Winkel verborgenen gehaltenen Flasche. Doch das brachte dem Schmiede keinen Segen und ihrem Meister nicht die Erleichterung, die er suchte. Je seltener das Schmiedefeuer loderte, desto häufiger und empfindlicher machte sich der Mangel im Hause bemerkbar. Bald gab es für den lässigen Schmied gar keine Arbeit mehr. Nur an Schulden und Sorgen fehlte es nicht. Nach langer Qual kam dem Schmiede ein befreiender Gedanke. Ob ihm nicht der benachbarte Bergmann helfen könne, wenn er sich vertrauensvoll an ihn wenden würde? So klopfte es eines Tages, der ernüchternde Schmied hilfesuchend bei dem Bergmann an. Dieser hörte ihm aufmerksam zu, schließlich holte er eine kleine Truhe hervor und zählte dem Schmied die Summe vor, um die dieser ihn gebeten hatte. Des Schmiedes Augen leuchteten freudig auf und dankbar drückte er dem Bergmann die Hand. Bald stellte sich auch wieder Kundschaft in der Schmiede ein und allmählich schwand die Not aus dem Hause des Schmiedes. Aber eines trüben Tages vergaß sich der Schmied doch wieder dermaßen, dass er voller Unmut auf das Haus des Bergmanns blickte. Und dabei kam ihm der argwöhnische Gedanke, dass man gar von dort herüberschauen und die Hammerschläge zählen mochte. Nun war es mit der Arbeitslust ja gänzlich aus. In der Schmiede hielt wieder die Flasche Einzug und im Gefolge davon im Hause die Not. Der Bergmann, der dies bemerkte, versuchte Einhalt zu gebieten, aber seine Bemühungen waren umsonst. Schließlich wurden sie mit Schmähungen und Lästerungen belohnt. Wehmütig gab er daraufhin seine Versuche auf. Der Schmied, über diesen Erfolg erfreut, kannte von Stund an kein anderes Vergnügen, als sich zu berauschen. Auch öffentlich wiederholte er den Schimpf, den er dem Bergmann schon angetan hatte. Dabei dachte er sich immer neue Schmähungen aus. Bald raute man in diese ganze Stadt hinaus von Ohr zu Ohr. So brachte der Schmied den Bergmann nach und nach in sehr üble Nachrede. Trotz richterlicher Verfügung, die der Bergmann nachgesucht hatte, griff die üble Nachrede immer weiter um sich. Seinem schlichten, biederen Wesen traute man plötzlich nicht mehr. Dass sein Wohlstand lediglich die Frucht ehrlicher Arbeit und sparsamer Haushaltung sei, bezweifelte man immer stärker. Wie käme es denn, so grübelten viele, dass gerade er von der Ungunst des Bergbaus nicht berührt zu werden schien. Schließlich erzählte man sich sogar, dass in dem Hause des Bergmanns nicht alles mit rechten Dingen zugehe. Ein geisterhaftes Wesen gehe dort um. Der Schmied habe den Kobold oft ganz deutlich in finsterer Mitternacht kommen und gehen sehen. Seine Gestalt sei die eines feurigen Drachens. Als Einschlupftor diene ihm der Schornstein des Hauses, Nun war allen, die das Gerücht kannten, klar, woher der Reichtum des Bergmanns stamme. Es war und währte nicht mehr lange, bis man die unheimlichen Beschuldigungen zur öffentlichen Anklage erhob. Eines Tages holte der Standknecht den Bergmann vor den Richter, damit es sich wegen des Verdachtes der Hexerei zu verantworten sei. Viele Zeugen wurden in den Prozess gehört, und doch wusste keiner etwas Glaubwürdiges über den Herrn auszusagen. Der Schmied wurde alsbald als alleinige Quelle des Gerüchts erkannt. Als er sich immer mehr in Widersprüche verwickelte, gab er elendig zu, dass seine Angaben möglicherweise auf Täuschungen beruhen könnten. Als der Richter immer weiter in ihn drang, legte er endlich ein offenes Geständnis ab. Der Bergmann wurde daraufhin sofort aus seiner Haft und von der üblen Nachrede ehrenvoll befreit. Nun harrte des Verleumdenden wohl verhängte Strafe. Der Bergmann aber, der mit dessen Familie selbst Mitleid hatte, bat für ihn, dass sie ihm erlassen würde. Der Schmied versprach, sich zu bessern und hielt diesmal auch sein Wort. Um seiner Dankbarkeit auch äußeren Ausdruck zu geben, brachte der Schmied gar manche Stunde bei der Herstellung eines eigenartigen Geschenkes zu. Als er es endlich fertig war, überreichte er es dem Bergmann mit der Bitte, dass er es als Zeichen des Friedens in oder an seinem Hause zu Nutz und Frommen aller, die ein- und ausgingen, anbringen möge. Es war ein Schnitzwerk, das einen Kopf mit ausgesperrter Zunge, weit vollstreckendem Mund zeigte, darunter stand: Habt eure Zunge wohl in Acht, dass sie nicht Schaden und Schande macht. Ein lüstern Zung, die macht euch arm, ein falscher Zung, das Gott erbarm. Der Bergmann freute sich gewaltig über dieses Geschenk und brachte es als Zierwerk am vorderen Giebelfeld seines Hauses an. Der Eindruck, den es auf die Umwelt gemacht hat, soll außerordentlich lebhaft und nachhaltig gewesen sein. Die Sperrkusch, wie das Bild bald genannt wurde, erlangte große Berühmtheit. Gegenwärtig wird die Annaberger Sperrkusche im Erzgebirgsmuseum der Stadt Annaberg aufbewahrt. Die Sperrkusch zu Annaberg.